Es ist C, ruft jemand. Es fällt gleich hin, Brüder. Nun geht es mit ihm zu Ende, schreit aus der Menge einer, dem das zu gefallen scheint. Ist es nicht besser, es mit einem Beil totzuschlagen? Mach doch schneller ein Ende, ruft ein anderer. Zum Teufel mit dir! Geht alle aus dem Wege! Brüllt Mikolka, wirft die Deichsel fort, bückt sich von Neuem und holt eine Eisenstange hervor. Nehmt euch in Acht, ruft er und lässt sie mit voller Kraft auf das arme Pferdchen niedersausen. Dieser Schlag kracht. Das Pferdchen taumelt, krümmt sich und will wieder anziehen, aber die Eisenstange saust wieder auf seinen Rücken herab. Und es stürzt zu Boden, als wären ihm mit einem Mal alle vier Beine abgeschlagen. »Schlag zu!« schreit Mikolka und springt wie toll vom Wagen herab. Einige Burschen, ebenso rot im Gesicht wie er und betrunken, ergreifen, was ihnen in die Hände kommt. Mit Peitschen, Stöcken, der Deichselstange laufen sie zu dem verendenden Stutchen. Mikolka stellt sich auf der einen Seite hin und fängt an, sinnlos mit der Eisenstange auf den Rücken zu schlagen. Die Mähre streckt den Kopf vor, holt schwer Atem und verendet. »Nun hast du es geschafft«, schreit man aus der Menge. »Warum lief es nicht im Galopp?« »Es ist mein Eigentum«, schreit Mikolka mit blutunterlaufenden Augen und hält die Eisenstange in den Händen. Er steht da, als täte es ihm leid, dass er niemanden mehr hat, den er weiterschlagen könnte. »Du bist wirklich kein Christ«, rufen jetzt schon mehrere Stimmen aus der Menge. Der arme Knabe aber ist außer sich. Mit einem Schrei durchbricht er die Menge, läuft auf das Pferdchen zu, umarmt den blutüberströmten, toten Kopf und küsst ihn. Küsst die Augen, die Lefzen. Dann springt er auf und stürzt sich voller Wut mit seinen kleinen Fäustchen auf Mikolka. In diesem Augenblick ergreift ihn der Vater, der ihm nachgelaufen ist, und trägt ihn fort. »Komm, komm«, sagt der Vater zu ihm. »Wir gehen nach Hause.« »Papa, lieber Papa, warum haben Sie das arme Pferdchen erschlagen?« schluchzt er. Sein Atem stockt. Und die Worte kommen wie Schmerzensschreie aus seiner gepressten Brust.